Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Was soll ich machen? Sagen Sie mir's. Ich bin ja verzweifelt. Wenn den Kindern was passiert oder das Essen kocht über und dann geht die Gasflamme aus. Die Kleinen wissen doch nicht, dass sie dann den Hahn abdrehen müssen. Dann beruhigen Sie sich doch erst mal, junge Frau. Sie sagen beruhigen. Ich habe doch Angst. Verstehen Sie nicht, dass ich Angst habe? Ich kann nicht mehr in die Wohnung und meine Mutter kommt erst heute Abend aus dem Dienst und... Ja, dann rufen Sie doch mal einen Schlüsseldienst an. Der macht Ihnen doch die Tür auf. Hab ich ja schon gemacht. Aber das kostet 30 Mark. Ich habe doch nichts mehr bei mir. Deshalb komme ich ja zu Ihnen. Meine Mutter kauft doch immer hier. Wenn Sie mir nun aushelfen könnten, mit den 30 Mark, meine ich, damit ich wenigstens... Ja, junge Frau, warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Ist das selbstverständlich? Natürlich gebe ich Ihnen das Geld. Man lässt doch nicht jemand im Stich, nicht? Ach, ich bin Ihnen so dankbar. Ja, das stimmt. Doch, doch, meine Mutter hat immer gesagt, bei Ihnen kauft sie am liebsten. Sie wird Ihnen auch gleich heute Abend das Geld wiederbringen. Ja, ja, dann lassen Sie es mal gut sein. Nehmen Sie mal hier das Geld und sorgen Sie dafür, dass Sie in die Wohnung kommen, ehe die Kinder irgendeinen Unfug anstellen, nicht? Ja, was haben Sie denn? Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein. Aber Sie haben doch was. Ja, ja, lassen Sie. Vorsicht! Ja, wie kann man nur? Um ein Haar wären Sie überfahren worden. Entschuldigen Sie. Aber Sie brauchen sich doch nicht bei mir zu entschuldigen. Aber kann ich Ihnen denn nicht helfen? Ich glaube nicht. Dankeschön. Sie sind sehr nett. Ich muss weiter. Wissen Sie, ich habe Pech gehabt. Meine Kinder, allein in der Wohnung. Ich kann nicht rein. Und wenn da jetzt was passiert und der Schlüsseldienst kommt nur, wenn ich 25 Mark hinlege, aber ich habe doch mein Geld in der Wohnung. Aber nun seien Sie doch mal ganz ruhig. Ich werde Ihnen natürlich helfen. Nein, nein, ich gehe hier schon in ein Geschäft, wo meine Mutter sich immer alles kauft. Aber nun seien Sie doch nicht so unvernünftig. Eine reizende Frau, sag ich dir. Du bist ja ganz weg. Ja, ich nicht, aber sie war's. Du hättest auch nicht anders reagiert. Nur stell dir doch mal vor, zwei Kinder in der Wohnung und den Schlüssel vergessen. Mhm. Und dann nicht wieder rein können. Naja, und die Mutter, die den zweiten Schlüssel hat, weit weg am anderen Ende. Die kommt dann erst abends vom Dienst zurück. Ein Dietrich hilft nicht, weil es sich um ein Sicherheitsschloss handelt. Und da hast du dir die Dame mit nach Hause genommen, nicht? Ach, du bist ja ein Idiot. Es kam doch darauf an, dass sie wieder in ihre Wohnung rein konnte. Aber nun denk doch mal, zwei Kinder allein und das Essen auf dem Feuer. Da hat man doch nichts anderes im Sinn. Naja, ich habe ihr die 30 Mark für den Schlüsseldienst gegeben und die bringt sie mir heute Abend wieder. Na, dann ist ja noch alles drin für dich. Gratuliere. Danke. Na, sie wollte hierher kommen. Na, kannst dich ja dann diskret zurückziehen. Ich werde es nicht tun. Ist doch Ehrensache. Was dachtest du denn? Otto, ich fahre auf meine Molle, die hier Teile einfuhr. Ja, du Moment mal, mein Junge, du kriegst ja deinen Korn und deinen Fass ab so. Aber erst habe ich hier noch eine andere Kleinigkeit zu regeln. Meine große Dame, womit haben wir es denn? Bitte spotten Sie nicht, Herr Wirt. Ich brauche Ihre Hilfe. Sie kennen doch meine Mutter. Wenn ich das Vergnügen gehabt hätte, Fräulein, ich wäre stolz auf Sie, so eine Tochter. Das wäre eine Empfehlung. Und bitte machen Sie jetzt keine Scherze. Ich bin die Tochter von Frau Born. Sie kennen meine Mutter bestimmt vom Sehen. Sie war auch schon oft bei Ihnen. Aber heute Abend kommt sie erst spät nach Hause und das ist das Furchtbare. Sie hat die Wohnungsschlüssel mit und ich habe nicht daran gedacht. Ich kann nicht rein. Meine kleinen Kinder, wenn denen was passiert. Ich habe einen Schlüsseldienst angerufen, die wollen auch kommen, aber das kostet 25 Mark und ich habe doch nur noch knapp 5 Mark im Portemonnaie. Ich habe so Angst um die Kinder. Können Sie mir nicht helfen? Na klar doch. Wie wäre es denn erstmal mit Manis zur Beruhigung? Ja, gern, aber erst wenn ich Ihnen das Geld wiederbringe, ja? Ich muss doch jetzt erstmal zur Wohnung. Hm. Eine Currywurst, bitte. Curry? Ketchup? Nichts, nur Senf. Curry heizt mir ein. Ist kalt geworden, Fräulein. Ja, ja, lassen Sie nur. Bitte. Es war gut gemeint. Wohl Kummer, ihr habt mit einem Herrn Freund. Wieso? Oh, ich dachte, Sie machen so einen nervösen Eindruck. Das täuscht wohl. Also, bis morgen dann, Paul. Ja, Achim. Tut mir leid für dich. Wieso? Dass sie nicht gekommen ist, meine ich. Nur wenn schon. Oder meinst du, ich könnte nicht die 30 Mark verschmerzen? Für nichts und wieder nichts? Ja, sicher kannst du das, aber die Frau selber. Ach, Quatsch. Vielleicht kommt sie morgen. Mensch. Mensch, Achim, Moment mal. Hallo? Hallo? Paul, wo rennst du denn hin? Paul! Entschuldigen Sie bitte. Ja? Kennen Sie die Dame, die hier eben an Ihrem Würstchenstand war? Das ist eine Wucht, wa? Sie kennen sie. Ja, ich würde gerne, aber leider. Ich habe sie heute zum ersten Mal hier gesehen. Das sieht ja wieder mal so richtig ähnlich. Wenn du eine hübsche Fratze siehst, dann greifst du eine Ladenkasse. Aber wenn ich einen neuen BH brauche... Na, sei doch nicht ungerecht. Die Frau war verzweifelt, das hat man ihr doch angesehen. Soll ich sie sitzen lassen? Noch dazu, wo ihre Mutter bei uns kauft. Hat sie gesagt. Ja, hat sie gesagt. Aber du weißt bis jetzt noch nicht, wer eigentlich die Mutter ist. Ich kann ja nicht die Familienzusammenhänge von all unseren Kunden kennen. Aber so mir nichts, dir nichts, 30 Mark, die du da nicht wiederkriegst, die kannst du hergeben, nicht? Ist ja noch nicht sicher, dass ich sie nicht wiederkriege. Ach nee, nach beinahe 8 Haaren, da glaubst du noch daran? Also wenn du erlebt hättest, wie verzweifelt die junge Frau war. Du meinst, wie jung sie war, nicht? Da schmilzt du natürlich gleich hin. Du bist unsachlich. Ach, ich? Ich will dir mal was sagen. Ich werde zur Polizei gehen und eine Anzeige machen. Um mich noch obendrein zu blamieren, ne? Aha. Also hast du selber schon gemerkt, dass du hier reingefallen bist, nicht? Ja, diese Möglichkeit besteht natürlich nach Ihrer Schilderung. Können Sie diese Kundin oder angebliche Kundin etwas näher beschreiben? Nee, ich war ja gar nicht im Laden, als mein Mann ihr das Geld gegeben hat. Ach so. Ja, dann wäre aber wohl besser Ihr Mann zu uns gekommen. Mein Mann? Ja. Nee, der wollte ja überhaupt ja keine Anzeige erstatten. Ach so. Na ja, dann... Aber ich lass doch sowas nicht auf sich beruhen. Ja, na gut, ich verstehe, aber... Da müssten wir trotzdem Ihren Mann bitten, mal bei uns vorbeizukommen. Gesetzt dem Fall, hier liegt wirklich ein Betrug vor und dergleichen kennen wir natürlich aus unserer Praxis. Dann wäre es doch wichtig, dass Ihr Mann mal in unsere Lichtbildkartei schaut. Mindestens brauchen wir, also so oder so, eine gründliche Beschreibung von der Dame. Dame? Ja, anders kommen wir auch nicht weiter. Wenn du mich fragst, die sieht bezaubernd aus. Meinst du vielleicht, ich zweifle daran? Ich sag mir bloß, bei deiner Sparsamkeit hättest du doch sonst keine 30 Mark hingeblättert, oder? Ja, bist ja bloß neidisch. Die hat sich doch bestimmt nichts abgenommen. Na, nur wir haben bloß nicht boshaft. Wenn deine verhinderte Lollo dich hier im Hallenbad sehen würde, dann käme sie bestimmt nicht auf den Gedanken, dich anzupumpen. Aber sie hat mich ja gar nicht angepumpt. Wir waren in einer Notlage und ich habe ihr meine Hilfe angeboten. So wird ein Schuh draus. Ja, ja, wenn dich nur nicht in der Nummer getäuscht hast. Hey, was ist denn los? Na, wart doch mal. Ich komme ja gleich wieder. Da drüben ist sie. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Hier war doch eben auf dem Laufsteg am Nichtschwimmerbecken noch eine blonde Frau im roten Bademantel. Ja, ich weiß nicht, wen Sie meinen. Aber ich sag's doch, gute Frau. Eine blonde Frau, vielleicht 25 oder 30. Sie war wahrscheinlich schon angezogen. Eine schwarze Schleife im Haar. Ach, also die. Ja, die ist eben raus. Die hat mir gerade ihre Garderobenschlüssel hier abgegeben. Ja, wissen Sie vielleicht, wer das ist? Sie meinen, wie sie heißt? Ja, ja, ja. Nee, da habe ich keine Ahnung. Aber die ist beinahe jeden Tag oder jeden zweiten Tag ist die hier im Bad. Dankeschön, danke. Aber bei der werden Sie kein Glück haben. Das ist nämlich eine feine Dame. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß nicht, ob Sie mich kennen. Ja, im Moment jedenfalls. Aber wenn Sie schon mal hier waren. Mal ist gut. Meistens war ich mit meiner Mutter in Ihrem Geschäft. Sie müssen schon entschuldigen. Man kann sich nicht alle Kunden merken. Nein, das macht ja auch nichts. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie mir einen Gefallen tun können. Ja, bitte. Ich habe Pech gehabt. Ich bin aus der Wohnung gegangen, nur mal so ganz schnell. Ich habe das Essen auf dem Feuer und wie ich jetzt zurückkomme, bricht mir der Schlüssel ab. Also ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die Kinder sind ja in ihrem Zimmer und wenn womöglich das Essen anbrennt, meine Mutter ist unterwegs und kommt erst abends wieder. Ich habe schon den Schlüsseldienst angerufen. Die wollen auch kommen, aber die verlangen 40 Mark und ich habe doch gar nichts mehr bei mir. Oh, das ist ja furchtbar. Können Ihnen die Kinder nicht von innen aufmachen? Ach, die sind ja doch viel zu klein dazu. Und ich sag ja, der Schlüssel ist mir abgebrochen. Können Sie mir nicht mal mit 40 Mark aushelfen? Sie kennen uns doch. Ich heiße Hallmann, Vera Hallmann. Tja, Frau Hallmann, selbstverständlich. Bloß, ich werde Sie nicht so einfach sitzen lassen. Wenn Sie mir Ihre Adresse geben. Das ist doch selbstverständlich. Und wenn mir der Schlüsseldienst erst die Wohnung aufgemacht hat, komme ich ja auch an mein übriges Geld ran. Dann bringe ich es Ihnen sofort. Ich wohne Lützenau Weg 34. Schade, ich habe meinen Personalausweis nicht bei mir. Spielt doch gar keine Rolle, Frau Hallmann. Laufen Sie mal schnell, ehe womöglich ein Malheur passiert. Ich bin Ihnen so dankbar. Ach, bitte Sie. Ehrlich gesagt, Herr Kriminalbeamter, ich hätte das nie gedacht. Die Frau hat einen so netten Eindruck gemacht. Ja, also mit anderen Worten, Sie haben Ihr Geld bis jetzt noch nicht wiedergesehen. Nein, aber das wäre ja nicht das Schlimmste. Das heißt, natürlich, das wäre schon schlimm genug. Aber wie die Frau Hallmann nun mit dem Geld nicht gekommen ist, da habe ich mal meine Tochter zu ihr geschickt. Ja? Sie hatte mir ja ihre Adresse gesagt, nicht? Eben, ja. Und da kommt meine Tochter wieder. Das Haus da, Lützenauweg, Nummer 34, das gibt's überhaupt gar nicht. Da steht gar kein Haus. Das ist ein Ruinengrundstück. Und was sagen Sie dazu? Wenig, nach unserer Erfahrung bei der Kripo. Ich bin dann selber noch die Straße gegangen, wie meine Tochter mit diesem Bescheid zurückgekommen ist. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ist bloß die Hausnummer verwechselt. Aber ich habe da überall rumgefragt. Kein Mensch kennt dort eine Frau Vera Hallmann. Ich glaube, ich bin da auf eine Schwindlerin reingefallen. Ja, das würde ich allerdings auch glauben. Ja, nun, man kann sich auch freilich täuschen, nicht wahr? Ja, das wäre mir lieber, Herr Kriminalbeamter. Die Frau hat, wie gesagt, einen so netten Eindruck gemacht. Ja, aber wer betrügen will, darf sowieso keinen anderen Eindruck machen. Ja, sagen Sie, vielleicht können Sie uns noch eine möglichst genaue Beschreibung der Dame geben. Glauben Sie, dass Sie sie notfalls wiedererkennen würden? Notfalls? Nicht nur das, Herr Kriminalbeamter. Ich würde sie bestimmt wiedererkennen. Na, sehr schön, ja. Wir haben uns ja lang genug unterhalten. Na, umso besser. Ja, da sind Sie ja. Da wird sich aber jemand freuen. Wieso? Na, Sie sind gestern schon vermisst worden. Vermisst? Ich? Von wem denn? Ja, von einem netten Herrn. Sieht nach Brieftasche aus. Hat so eine kleine Glatze, aber sonst ist er ganz manierlich. Kenn ich nicht. Hat er nach mir gefragt? Na ja, sicher. Woher wüsste ich denn sonst, dass er sich für Sie interessiert? Ist er hier im Bad? Ja, das weiß ich nicht. Na, Sie werden es ja merken. Nein, danke. Ich habe lieber meine Ruhe. Ja, was ist denn? Bleiben Sie nicht. Nein, vielleicht morgen. Ich habe noch was anderes vor. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern können. Ich bin Frau Hauber. Wir kaufen bei Ihnen, das heißt meistens meine Mutter. Wir wohnen in Sizilienfahrt. Kennen Sie mich nicht? Entschuldigen Sie, gnädige Frau, aber ehrlich gesagt, natürlich gesehen habe ich Sie bestimmt schon, bloß im Moment. Ja, das macht ja auch nichts. Ich habe nur schnell eine Bitte an Sie. Meine Mutter wird nachher vorbeikommen, wissen Sie. Wir haben heute Abend einen großen Empfang und da kommen Leute vom Senat und so. Naja, Sie wissen schon. Aber darum geht es mir im Moment nicht. Etwas anderes. Ich habe Pech gehabt. Mir ist der Wohnungsschlüssel abgebrochen. Ich kann nicht rein und ich muss doch noch alles vorbereiten. Und meine Mutter kommt erst in knapp 3 Stunden. Ja, ich verstehe. Jetzt habe ich schon eben den Schlüsseldienst angerufen. Die schicken auch sofort jemand vorbei. Aber das ist ein Spaß von 40 Mark und ich habe ja mein Geld in der Wohnung liegen. Könnten Sie mir mal eben aushelfen, damit ich die Leute bezahlen kann? Wie war Ihr Name, gnädige Frau? Hauber. Erika Hauber. Sizilienfahrt 45. Im 1. Stock. Selbstverständlich, Frau Hauber. Ach, ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber, gnädige Frau. Ja, und dann gab es da im Haus Sizilienfahrt 45 gar keine Miete namens Hauber, stimmt's? Doch, Herr Kriminalbeamter, die gab's schon. So. Bloß, wie ich dann gehört habe, sind die schon seit 3 Wochen verreist. Aha. Und nachdem, wie ich die Frau beschrieben habe, kennt die da überhaupt keiner in der Nachbarschaft. Dabei hat sie solchen guten Eindruck gemacht, muss ich schon sagen. Würden Sie sie wiedererkennen? Na was, jederzeit. Ich habe dem Mann Fotos aus unserer Lichtbildkartei vorgelegt. Ja. Danach dürfte es sich bei der betreffenden Dame um keine Unbekannte für uns handeln. Nämlich um die 35-jährige Lisa Lahr. Geschieden, 2 Kinder, bei uns in Erscheinung getreten durch zunächst kleinere Betrügereien, dann mit auch nicht gerade bedeutenden Diebstählen. Und schließlich war Frau Lahr noch verwickelt in eine Serie von Abzahlungsschwindeleien ihres geschiedenen Mannes. Da war ihr aber keinerlei Schuld nachzuweisen. Ja, danke, Herr Kollege. Ja, ein bisschen, also das jetzt unter uns gesagt, hängt also an der Frau. Aber es ist ja wohl wirklich nicht so, dass wer einmal in unsere Unterlagen geraten ist, auf alle Fälle verdächtig sein muss, nicht? Nein, eben ganz und gar nicht. Von den anfänglichen Kleinigkeiten abgesehen, haben wir bis heute auch niemals mehr etwas mit ihr zu tun gehabt. Na, sehen Sie. Ja, kann es nicht sein, dass sie wirklich Pech gehabt hat mit ihrer Wohnung und mit ihrer Sorge und dem Schlüsseldienst da? Na, Herr Kollege Frank, bei allem Verständnis für Ihre menschliche Ader, so oft und mit immer wechselnden Adressen? Ja, sind Sie denn sicher, dass es sich in allen Fällen wirklich um die gleiche Person handelt? Naja, das nicht, aber... Na, sehen Sie, ja. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, aber auch nicht schelten. Ich will ja gar nichts anderes als gerecht sein, Herr Kollege. Nicht wahr? Und das ist ja schließlich unsere Aufgabe. Ich habe auch gar nichts dagegen, Herr Frank. Ich schätze, die Dame selber wird uns die Entscheidung liefern. Aber Sie müssen mich doch kennen. Ich war doch schon so oft in Ihrem Lokal. Entschuldigen Sie, bei unserem Betrieb hier. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube Ihnen ja gerne, aber bei so vielen Gästen, die wir hier haben. Ja, ja, das macht ja auch nichts. Ich wollte ja bloß fragen, ob Sie mir helfen könnten. Ich bin in Verlegenheit, verstehen Sie? Ich verstehe gar nichts. War meine Mutter heute noch nicht hier? Aber ich kenne doch Ihre Mutter gar nicht. Ach, es ist furchtbar. Meist kommt sie hier vorbei, ehe sie vor ihrem Dienst nach Hause geht. Ich kann nicht in die Wohnung. Der Schlüssel ist abgebrochen, wie ich eben rein will. Und meine Kinder sind noch drin. Ich habe schon einen Schlüsseldienst angerufen. Es ist ja ein Sicherheitsschloss. Was soll ich denn bloß machen? Tja, kommen die denn nicht? Doch, sie wollen kommen, aber die verlangen 45 Mark und ich habe doch nichts bei mir. Ich dachte, wenn meine Mutter schon hier wäre. Die Kinder, es wäre ja furchtbar. Die werden doch keinen Unfug machen. Ja, Maja, beruhigen Sie sich doch erst mal. Beruhigen, sagen Sie, können Sie mir nicht helfen. Ich muss ja nach Hause, wenn die Leute vom Schlüsseldienst kommen. Meine Mutter muss ja jeden Augenblick zu Ihnen kommen. Wenn wir bis dahin aushelfen könnten mit den 45 Mark, die der Schlüsseldienst von mir verlangt. So, ja. Gott, natürlich weiß nicht. Natürlich will ich Ihnen helfen, aber Moment mal, ich muss jemanden fragen. Ja. Na, nun werd doch mal munter, Mensch. Sag mir, was ich mit der Frau machen soll. Ja, was fragst du mich da? Ja, gib ihr das Geld. Und wenn sie schwindelt? Ja, kann ich dafür. Mann, steh auf und hilf mir. Ja, ja, ich komm ja schon. Halt sie mal einen Moment hin. Wenn Sie einen Moment warten wollen, wir helfen Ihnen natürlich. Ach, ich bin Ihnen so dankbar. Ja, ich muss Sie natürlich bitten, uns Ihre Adresse zu geben. Aber das ist doch selbstverständlich. Ich wohne in der Schulzendorfstraße 13. Halbein ist mein Name, Rita Halbein. Nur Sie können ja mitkommen. Das ist doch Unsinn. Machen Sie nur, dass Sie jetzt nach Hause kommen, wenn der Schlüsseldienst zu Ihnen kommt. Ja. Und hier nehmen Sie erst mal das Geld, ja? Ach, Sie sind rührend. Ja, ja. Erst soll Ihnen ja mal geholfen werden. Ja, nun gehen Sie schon. Danke. Ich bringe Ihnen dann das Geld zurück. Na, nun mach schon, geh hinter ihr her. Was, jetzt? Na, ja, wann denn? Rein hinter ihr her, ob sie wirklich auf den Schlüsseldienst wartet. Hallo, Fräulein. Hallo. Fräulein. Hallo. Ich war hinter der Dame hergerannt, Herr Kriminal. Mit der Dame meinen Sie diese Frau, wie heißt sie noch? Ich weiß auch nicht, wie die heißt, Herr Kriminal. Also ich bin jedenfalls hinter der hergerannt. Die sollte doch in der Schulzendorfstraße wohnen. Ja. Aber dann ist sie in eine ganz andere Richtung gelaufen, also beinahe entgegengesetzt. Ja, ja, mit anderen Worten, sie wollte also gar nicht zu ihrer Wohnung, wo sie angeblich den Schlüsseldienst erwartete. Naja, oder die hat uns eine falsche Adresse angegeben. Also ich bin da heute Morgen ja hingegangen. Ich habe im ganzen Haus rumgefragt nach dieser Frau und keiner kennt die. Aha. Jedenfalls, da gibt's keine mit zwei kleinen Kindern, die außerdem so einen Schlüsseldienst oder sowas geholt hätte. Hm. Ach, das hat man nun von seinem Mitgefühl, weil man jemanden nicht in der Not sitzen lassen will, nicht? Tja, aber gerade darauf spekulieren solche Leute. Das ist doch eine alte Geschichte. Ja, ich schlage vor, zunächst einmal eine ganz allgemeine Pressewarnung herauszugeben. Ohne Foto und ohne Namen. Solange wir nicht sicher sein können, dass es sich wirklich um diese Lisa La handelt. Die Kriminalpolizei warnt vor einer Trickbetrügerin, die während der letzten Wochen in verschiedenen Stadtbezirken aufgetreten ist. Die etwa 35-jährige blonde, sehr hübsche Frau gibt vor, nicht in ihre Wohnung gelangen zu können, der sich ihre beiden Kleinkinder aufhielten. Hä? Sie habe einen Schlüsseldienst beauftragt, der jedoch einen Betrag verlange, den sie nicht bei sich habe. Auf diese Weise ist es der Frau in zahlreichen Fällen gelungen, Beträge zwischen 20 und 40 Mark zu erschwindeln. Mensch, das ist doch dein Schwarm. Der Schwarm. Na, verwunden hast du doch noch nicht, was? Gib's doch zu. Es geht mich ja natürlich nichts an, Herr Kriminalbeamter. Ich persönlich bin ja durch diese Dame nicht geschädigt worden. Ich meine aber, man soll sagen, was man weiß. Und natürlich, das wollte ich tun, wenn schon mein Freund selber nicht dazu bereit ist. Ja. Wir wissen nämlich zuverlässig, dass sie regelmäßig in das Hallenbad in der Mühlenstraße zum Schwimmen kommt. Aha. Also sauber ist sie, ja? Ja, wenn wir sonst mit unseren Ermittlungen baden gehen, dann wird uns das übel genommen. Hier dürfen wir es mal ganz offiziell. Ja, bis jetzt sehe ich die Dame noch nicht. Oh, ich auch nicht, Herr Frank. Aber vielleicht ist es tatsächlich nicht die Lisa La. Na, dann will ich Hans heißen, Kollege. Ist ja auch ein ganz hübscher Name. Ja, aber nun verzweifeln Sie doch nicht, kleine Frau. Ich werde gleich selber den Schlüsseldienst anrufen. Aber das habe ich ja schon gemacht und die Leute wollen ja auch kommen, wenn ich Ihnen nur die 40 Mark zahlen kann. Und ich wollte Sie ja nur darum bitten. Ja, ja, dazu will ich Ihnen ja auch verhelfen. Wir rufen gleich nochmal an und ich werde den Leuten sagen, dass ich für Sie bürge. Die brauchen also dann keine Angst, um ihr Geld zu haben. Die kommen dann bestimmt. Ja, das, was ist denn? Ja, lassen Sie nur, bemühen Sie sich nicht weiter. Ich werde jemand anders bitten. Ich war ehrlich gesagt verblüfft, Herr Kriminalbeamter. Ja? Ich hatte es doch gut gemeint mit der kleinen Frau. Ja, ja, aber Sie wollten vorsichtig sein, nicht wahr? Und das hat natürlich nicht in das Konzept der Dame gepasst. Sicher, ich wollte vorsichtig sein. Ich bin ein alter Geschäftsmann. Mhm. Das ist einfach mein Prinzip. Das ging keineswegs gegen die kleine Frau. Die ist reizend. Mhm. Allerdings, wie ich dann erst heute, die Notiz der Kripo in der Zeitung gelesen habe, da war mir Ihre Haltung klar. Aha, ja. Und darum bin ich auch gleich hier zu Ihnen gekommen. Ja, und darüber freuen wir uns. Darf ich Sie noch bitten, gucken Sie mal hier. Mhm. Hier ist eine Reihe von Fotos. Schauen Sie doch mal drauf. Finden Sie darunter eines, das mit der bei Ihnen erschienenen jungen Frau eine Ähnlichkeit hat? Hier. Na? Na, hier. Ja, das ist sie doch. Ja, das? Sind Sie ganz sicher? Na, hören Sie mal, ich habe doch noch Augen im Kopf. Hm. Das ist sie. Das ist die kleine Frau. Auch hier wieder, Herr Frank, ist wieder eindeutig auf Frau Lisa La getippt worden. Tja. Ich war ja da sowieso schon sicher. Ja, sicher sind Sie ja wohl immer, Herr Kollege. Aber bitte, ich stimme Ihnen zu, natürlich, in diesem Fall, ja. Geben wir doch eine weitere Meldung an die Presse. Ja. Und zwar diesmal mit Foto und Namen der Frau La. Mhm. Na, was sagst du nun? Ja, was soll ich schon sagen? Aber nett ist sie ja trotzdem. Mensch, du bist ja hoffnungslos. Aber jetzt hast du wenigstens ein Foto von ihr, ne? Da schneidest du dir schön aus und stellst auf dein Nachttischchen. Ja, nun lass doch die Witze. Vielleicht ist die Frau nur in Schwierigkeiten gewesen. Gewesen? Sie ist es doch noch immer. Sonst würde sie ja nicht dauernd so weitermachen. Also, du redest, wie du es verstehst, mein Lieber. Wenn du schon mal Schulden gehabt hast, dann wirst du wohl wissen, dass man die nicht immer auf einen Schlag loswerden kann. Allerdings. Aber ich habe noch nie versucht, sie mit Schwindeleien zu tilgen. Sag mal, was hältst du davon? Wollen wir nicht schwimmen gehen? Ach, du bist doch gemein. Ja, können Sie sofort kommen? Hier ist eine Frau bei uns im Laden, die wollte Geld haben für einen Schlosser oder so. Das ist wohl die Person, vor der Sie gewarnt haben. Mein Mann hält sie gerade noch hin, aber ich glaube, Sie müssen schnell kommen. Ja, verstehen Sie denn nicht, dass ich Angst habe um meine Kinder? Und das Essen steht auf dem Feuer. Ja, aber ich will Ihnen doch helfen. Meine Frau ist nach hinten gegangen, um Ihnen das Geld zu holen. Beruhigen Sie sich doch. Ja, ja, was ist denn? Was haben Sie denn? Halt, bleiben Sie doch hier. Ja, Frau La, flinke Füße sind gut, aber nicht immer nützen sie was. Stimmt's? Ja, wir kennen uns ja nun schon. Und ich fürchte, wenn Sie so weitermachen, werden wir uns noch öfter begegnen. Eine Frau wie Sie, die sollte doch eigentlich imstande sein, ihr Geld ehrlich zu verdienen. Warum antworten Sie nicht? Sonst sind Sie doch ganz schön redegewandt. Was soll ich sagen? Sie verstehen mich ja doch nicht. Ich bin damals in solche Geschichte reingeraten und Ich habe nicht mehr den Anschluss gefunden. Das ist alles. Nö, nö, nö, nö. Nee, das ist nicht alles. Das ist bequem, Fräulein. Wer umkehren will, der hat es zwar nicht leicht, das wissen wir alle, aber zu schaffen ist es schon. Das sagen Sie. Nein, nicht nur ich. Fräulein, mit Ihrer Begründung kommt jeder an, dem es bequem erscheint, sein Geld nicht mit Arbeit zu erwerben. Aber bitte nennen Sie mir einen, bei dem sich das wirklich gelohnt hat. Es geschah in Berlin. Das war wieder ein Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden. Sollten Ähnlichkeiten entstanden sein, so ist das reiner Zufall. Sie hörten zwei Folgen der RIAS-Reihe »Es geschah in Berlin«. 1972, nach der 499. Folge, wurde die Serie eingestellt.